Berlin. Die Energiekonzerne wollen bei den Vereinbarungen über den Ausstieg bei der Atomenergie bleiben. Sie lehnen Pläne der CDU ab, nach einem möglichen Wahlsieg wieder neue Atomkraftwerke zu bauen. Das hatten mehrere CDU-Politiker am Wochenende angekündigt. Ein Sprecher des Energiekonzerns RWE sagte der Berliner Zeitung, es bleibe bei dem Konsens, den die Industrie mit der rot-grünen Bundesregierung geschlossen habe.